Vielleicht würden die Gentlemen gern beginnen. Ja, selbstverständlich. Wir würden gern beginnen. Ich verstehe. Dürfte ich vorschlagen... Du hörst mit dem Vorschlagen auf und bringst was zu fressen, sonst qualmst. Für den Gentleman und mich.